Ein paar abschließende Worte. Ich bestätige Ihnen, meinen Hörerinnen und Hörern, Ihren Wert und Ihr Potenzial. Ich hoffe inständig, dass die Prinzipien Ihnen in diesem Buch so klar vermittelt wurden, dass Sie diesen Wert und dieses Potenzial nicht nur in sich erkannt haben, sondern auch Ihre innere Stimme finden und ein Leben von wahrer Größe führen werden, indem Sie viele andere Menschen, Organisationen und Gemeinden dazu inspirieren, Ihre innere Stimme zu finden. Selbst wenn Ihre Lebensumstände furchtbar sein sollten, werden Sie in diesen Umständen den Aufruf finden, Ihre Reaktion selbst zu wählen. Gerade dann nämlich ruft das Leben uns dazu auf, jenen um uns herum zu dienen, deren Bedürfnisse wir erkennen. Haddon Klingberg Jr., Verfasser der tiefsinnigen Biografie über Elli und Viktor Frankl, »Das Leben wartet auf dich«, eines der beiden Projekte, an denen Frankl vor seinem Tod arbeitete, spricht so über dieses zentrale Thema in Frankls Leben. Da Spiritualität in ihrem Wesen selbst Transzendenz ist, bringt sie dem Menschen, nach Ansicht von Frankl, Freiheit. Aber es ist weniger die Freiheit von, als vielmehr die Freiheit zu etwas. Wir können uns nicht unserer biologischen Natur, sei es dem Instinkt, dem genetischen Erbe oder den Funktionen oder Fehlfunktionen unseres Gehirns und unseres Körpers, entziehen. Wir können uns auch nicht den Einflüssen der Gesellschaft, äußeren Entwicklungen und der Welt, die uns umgibt, entziehen. Aber es steht uns frei, gegen diese Einflüsse Stellung zu beziehen, ja, sie zu bekämpfen. Es steht uns frei, mit dem, was uns gegeben ist, zu machen, was wir wollen. Wir können wählen, wie wir auf schicksalhafte Ereignisse reagieren wollen, und frei entscheiden, welcher Sache und welchen Personen wir unsere Liebe und Zuneigung schenken. Diese Freiheit zieht jedoch auch eine Verpflichtung nach sich, denn wir alle sind für etwas und für jemanden verantwortlich. Indem wir unsere Freiheit dafür einsetzen, in der Welt verantwortungsvoll zu handeln, entdecken wir einen Sinn in unserem Leben. Nur wenn unser Wille zum Sinn frustriert wird, widmen wir uns dem Streben nach Lustgewinn, Freud, oder nach finanziellem oder gesellschaftlichem Erfolg, Adler. Übt ein Mensch spirituelle Freiheit und Verantwortung aus, hat das Folgen für sein Leben. Es bringt ihm Seelenfrieden, ein gutes Gewissen und Zufriedenheit. Es sind dies sozusagen natürliche Nebenwirkungen. Diesen Zustand der Erfüllung unmittelbar zu erreichen, sei unwahrscheinlich oder sogar unmöglich, meinte Frankl. Nichts macht einen reizbarer, als wenn man reinen Seelenfrieden anstrebt. Das Bemühen um ein gutes Gewissen kann zu Heuchelei und Schuld oder beidem führen. Strebt man nach Gesundheit als oberstem Ziel, kann man leicht zum Hypochonder werden. Für Frankl sind all dies Ziele, die nicht um ihrer selbst willen, ja nicht einmal zum eigenen Vorteil anzustreben sind. Sie ergeben sich vielmehr auf natürliche Weise daraus, dass man versucht, für etwas anderes, für etwas Größeres zu leben. Aus tiefster Überzeugung bestätige ich Sie mit den Worten von General Joshua Lawrence Chamberlain. Die Inspiration durch eine edle Sache, die menschliche Interessen weit und breit beinhaltet, befähigt uns Menschen, Dinge zu tun, derer wir uns vorher nicht einmal im Traum für fähig gehalten hätten und zu denen wir allein nicht fähig gewesen wären. Das Bewusstsein, auf lebenswichtige Weise zu etwas zu gehören, was die Individualität übersteigt, Teil einer Persönlichkeit zu sein, die ins Unbekannte hinausreicht, in Raum und Zeit, macht das Herz größer, bis an die Grenzen des Ideals der Seele und bildet das Höchste des Charakters aus. Mein Großvater Stephen L. Richards war einer meiner einflussreichsten Mentoren. Meine Liebe, Mein Respekt und meine Bewunderung für ihn sind unendlich groß. Sein Leben war ganz dem Dienst an anderen gewidmet. Alle, die ihn kannten, betrachteten ihn als einen der weisesten Menschen, die sie kennengelernt hatten. Ich schließe in Dankbarkeit für das Lebensmotto, das er an mich weitergab. Das Leben ist eine Mission, keine Karriere. Der Zweck aller Bildung und Erziehung und allen Wissens ist, dass wir Gott besser repräsentieren und uns in seinem Namen und zu seinen Zwecken in den Dienst jener Lebensmission stellen können.